Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Professor van Dusen und der Schwarze Ritter. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Erzählen, Professor, dass Sie sich für einen englischen König aus dem Mittelalter interessieren. Oder für eine historische Ausstellung. Sie doch nicht, Professor. Da kenne ich Sie besser. Sie sind Professor Dr. Augustus van Dusen, der weltberühmte Wissenschaftler und Amateurkriminologe. Sie sind die Denkmaschine. Und Sie, mein lieber Hedge, sind zurzeit mein Chauffeur. Darf ich Sie ersuchen, sich dieser Tatsache zu erinnern? Den Strom Ihrer belanglosen Rede einzudämmen und Ihre Aufmerksamkeit auf die Landstraße zu richten. Ach, wissen Sie, Professor, ich kann Automobil fahren und gleichzeitig reden. Das macht mir nichts aus. Aber mir, mein lieber Hedge, haben Sie also die Güte, sich mit geschlossenem Munde auf die Lenkung des Automobils zu konzentrieren? Wissen Sie, was ich glaube, Professor? Ich glaube, Sie sind sauer. Ach, was für ein Wort. Weil ich Ihnen auf die Schliche gekommen bin. Ich weiß nämlich, warum Sie unbedingt in dieses Nest, dieses, nach Glastonbury wollen. Was Sie nicht sagen, Mensch. Ich weiß, warum Sie es so eilig haben, warum ich in Oxford ein Automobil mieten musste und warum wir seit heute Mittag über die staubigen Landstraßen von Somerset rattern, im Höllentempo von mehr als 20 Stundenkilometern. Das ist kein Geheimnis, mein lieber Hedge. Das Museum von Glastonbury hat mich gebeten, als distinguierter Ehrengast an der in 2 Tagen stattfindenden feierlichen Eröffnung einer Ausstellung teilzunehmen, welche dem bekannten König Artus gewidmet ist. Unsinn, Professor. Wir sind jetzt in England. Moment, am 13. Mai 1903 sind wir angekommen. Heute ist der 28. Mai. Gut 2 Wochen sind wir jetzt in England. Und wie oft sind Sie in dieser Zeit eingeladen worden? Zu einer Diskussion hier, einem Symposium da, zu Eröffnungen, Vorträgen und was weiß ich noch alles. Und wie viele Einladungen haben Sie angenommen, Professor? Eine einzige, die nach Glastonbury. Sie irren, mein lieber Hedge. Anscheinend haben Sie die von Sir Hector McMurdoch geplante Ballonfahrt vom schottischen Hochland nach Amerika vergessen. Soll sein, Professor. Aber das ist doch erst in 1,5 Monaten und außerdem eine naturwissenschaftliche Kiste. Sogar eine aeronautische. Sowas muss Sie ja interessieren. Aber das Mittelalter. Ich sage Ihnen was, Professor. Nach Glastonbury zieht Sie ganz was anderes als König Artus und seine Tafelrunde. So? Und das wäre, mein lieber Hedge? Ihr großes Hobby, Professor, die Kriminologie. Ich habe nämlich nicht vergessen, was vor ein paar Tagen in der Zeitung stand. Na? Was denn? Geheimnisvoller Mord in Glastonbury. Tödlicher Spuk an König Arthurs Grab. Mysteriöser schwarzer Ritter am Tatortgesicht. Bisschen zahm, die englischen Kollegen. Wenn ich mir vorstelle, was wir beim guten alten Daily New Yorker aus der Sache gemacht hätten. Teuflischer Killergeist schlägt zu. Wer wird nächstes Opfer? Ganz Glastonbury, ach was, ganz England im Banner des Schreckens. Apropos Geist, wie es scheint, hat unser Automobil den Seinen aufgegeben. Gleichzeitig zu reden und zu chauffieren ist offenbar doch nicht so unproblematisch, wie Sie anzunehmen belieben. Mein Gott, Professor, eine Panne kann jedem mal passieren. Irgendwas mit dem Motor, nehme ich an. Sofern es sich nicht um die Zündung oder den Vergaser handelt. Ganz zu schweigen von der Batterie, dem Kühler oder der Transmission. Nun steigen Sie schon aus, Hatch, und sehen Sie nach dem Rechten. Nachgucken können Sie doch auch, Professor. Hatch! Immerhin verstehen Sie ja ein bisschen was von Automobilen. Ein bisschen? Darf ich Sie daran erinnern, mein lieber Hatch, dass der Verbrennungsmotor von mir, wenn auch vielleicht nicht im eigentlichen Sinne erfunden, so doch grundlegend verbessert und weiterentwickelt wurde? Darf ich Sie ferner daran erinnern, dass der Denker, der Theoretiker, die geistlose Handarbeit der Praxis weniger Begabten zu überlassen pflegt? Steigen Sie aus. Der geistig weniger begabte Praktiker Hutchison Hatch stieg aus und sah gleich, woran es lag. Es war nicht der Motor, die Zündung oder die Transmission. Es war das Benzin, beziehungsweise das Nichtvorhandensein desselben. So, kein Benzin. Tja, Sie haben das Tanken vergessen. Wir hätten uns mit dem Wagen auch gleich einen professionellen Fahrer mieten sollen. Was nun? Tja, Benzin werden wir in dieser menschenleeren Gegend kaum auftreiben können. Wir werden uns also zu Fuß weiter bemühen müssen. Wo befinden wir uns denn eigentlich hier? Captain Mallet ist der letzte Ort, schon ein paar Kilometer zurück. Glastonbury kann nicht mehr weit sein, 6-7 Kilometer höchstens. Eine Kleinigkeit für einen durchtrainierten Journalisten. Und auch für einen nicht mehr ganz jungen Professor durchaus zu bewältigen. Auf, mein lieber Hedge. Begeben wir uns auf die Wanderschaft. Wir wanderten. Durch Feld und Wald, über Berg und Tal. Und dabei trafen wir keine Menschenseele. Es wurde dunkel, im Schein des Mondes ragten plötzlich vor uns gewaltige schwarze Schatten auf. Das mussten die im Baedeker erwähnten Ruinen einer mittelalterlichen Abtei kurz vor Glastonbury sein. Ein bisschen unheimlich war es schon, und es wurde noch unheimlicher. Je näher wir den Ruinen kamen, desto deutlicher hörten wir einen merkwürdigen, monotonen Singsang. Wir gingen vorsichtig weiter und duckten uns schließlich hinter ein Trümmerstück. Was sich da vor uns abspielte, auf einem freien Platz zwischen kantigen Mauerresten, das war eine Szene aus einer anderen Welt. In einem Kreis ausgelegter Feldsteine stand eine Gestalt im langen weißen Hemd, einen spitzen Hut auf dem Kopf, in einer Hand eine Sichel, in der anderen einen Totenschädel. Und während sie so stand, psalmodierte sie eine seltsame Litanei. Ich beschwöre dich zu nächtlicher Stunde an deinem Grabe. Wo haben sie den denn rausgelassen? Komm zu mir! Sieht aus wie ein Zauberer. Erscheine! Sie irren, mein lieber Hedge. Ich beschwöre dich, es handelt bei sich nicht im eigentlichen Sinne um einen Zauberer, der auch heißt einen Adepten der weißen oder schwarzen Magie. Vielmehr wie Gewand und Sichel ausweisen, um einen Druiden, wie die Priester bei den alten Kelten genannt zu werden Druide? Ah, Sie meinen sowas wie Miraculix. Wie? Miraculix. Erscheine! Eine Person dieses Namens ist mir nicht bekannt, mein lieber Hedge. Sie lesen eben zu wenig leichte Literatur, Professor. Erscheine, Artus! Es ruft dich Merlin, dein Prophet und Druide! Ja, kommen Sie, Professor. Erscheine! Lassen wir den Armen irren. Und mache verkrümmen wir uns. Das Sakrileg! Einen Augenblick noch mal, lieber Hedge. Seelen wieder dich ins Werk setzen. Hören Sie nichts? Artus! Artus! Artus! Er ist wirklich gekommen. Die Beschwörung hat gewirkt. Die Beschwörung hat gewirkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Oh Gott, oh Gott. Was hätten Sie gemacht, meine Damen und Herren? Auf der freien Fläche vor dem Steinkreis hielt ein Pferd, schwarz wie die Nacht. Auf seinem Rücken ein unheimlicher Reiter in schwarzer Ritterrüstung, eine Lanze unter dem rechten Arm. Er saß reglos im Sattel und sagte kein einziges Wort. Die dunklen Augenhöhlen seines geschlossenen Visiers waren starr auf den zähneklappernden Geisterbeschwörer gerichtet. Eine Ewigkeit verging, so kam es mir jedenfalls vor, obwohl die ganze Sache nicht länger als ein paar Sekunden gedauert haben kann. Plötzlich hob der schwarze Ritter die Lanze, riss sein Pferd herum und galoppierte zurück in die Nacht, aus der er gekommen war. Nanu, was war denn dieses? Mein lieber Hedge, Sie haben doch Augen im Kopf. Ein Reiter, was sonst? Ja klar, Professor. Aber was für ein Reiter? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass ein x-beliebiger Anhänger des edlen Pferdesports nachts in schwarzer Rüstung durch die Gegend springt. Professor, das war kein normaler Reiter. Ein unnormaler, meinen Sie? Eher übernormal, würde ich sagen. Übernatürlich. Das Ganze drum und dran, dieser Druide, die Geisterbeschwörung, ping, da war er wie auf Stichwort. Der Geist des Königs Artus. Mein lieber Hedge, Sie faseln. Steigen Sie herab aus der ungesund dünnen Höhenluft des Irrationalen, herab auf den festen Boden der Fakten. Folgen Sie mir. Wohin, Professor? Wie es scheint, ist unser Geisterbeschwörer ob seines unerwarteten Erfolgs in Ohnmacht gefallen. Wir müssen ihm helfen. Ja, ja, die Geister, die er rief. Kommen Sie zu sich, mein Bester. Erheben Sie sich. Wo? Was? Hilfe! Ein Dämon! Ein entsetzlicher Dämon! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Da rennt er hin, der Hemdenmatz. Unglaublich. Er hat mich, Professor van Dusen, als Dämon bezeichnet. Genauer gesagt, als entsetzlichen Dämon. Das ist ja fast schon Majestätsbeleidigung. Fast? Eine knappe Stunde später waren wir wieder unter Menschen, im Warmen und Hellen, in der Zivilisation. Kurz im gemütlichen Schankraum des gemütlichen Gasthofes zur Tafelrunde in Glastonbury, wo wir schon vor Tagen telegrafisch Zimmer bestellt hatten. Der gemütlichen dicken Wirtin, mit der wir uns unterhielten, kam allerdings schlagartig die Gemütlichkeit abhanden, als sie hörte, was wir in den Ruinen der Abtei erlebt hatten. Der schwarze Ritter... Alle guten Geister loben Gott den Herrn. Das wollen wir doch hoffen, Frau Wärtin. Sie kennen also diesen Typen näher? Psst. Sprechen Sie leise, Sir, damit er Sie nicht hört. Er ist überall. Auch in Ihrem Gasthaus? Machen Sie sich nicht lächerlich, Verehrteste. Sie wissen doch, Gentlemen, dass er bei uns in Glastonbury begraben liegt, unter der alten Abtei. König Artus, meinen Sie. Ein Armenmärchen, gute Frau, eine Sage. Sie mögen aus Amerika kommen, Sir. Und Sie sind gewiss ein kluger Mann. Ein Genie. Yes. Sir. Der Professor ist mehr als klug, Frau Wirtin. Er ist ein Genie. Bitte, Hedge. Wie Sie meinen, Sir. Aber von unseren Geistern versteht der Herr Professor nichts. Trotz all seiner Bildung. Erlauben Sie, gute Frau, ich... Sagen Sie, was Sie wollen, Gentleman. König Artus liegt wirklich in unserer Abtei begraben. Und deshalb geht er dort um. Als schwarzer Ritter. Zweimal im Jahr lässt er sich sehen. In der Nacht zu Johannes und am Weihnachtsabend. Na, das heißt, so war es früher. Ach, und jetzt hat sich der Fahrplan geändert? Heutzutage, Gentlemen, ist eine böse Zeit über uns gekommen. Alles wird anders. Nichts hat Bestand. Man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Nicht einmal auf ein Gespenst. Außer der Reihe ist er erschienen, der schwarze Ritter. Erst vor ein paar Tagen, in derselben Nacht, da Meister Pendragon den Tod fand. Meister Pendragon? Der Goldschmied. Na, der Abtei hat man ihn gefunden. Durchs Herz gestochen. Von einer Lanze, Gentlemen. Genau da, wo der schwarze Ritter gesehen wurde. Und jetzt sagen Sie, Gentlemen, dass er heute Nacht schon wieder umgeht. Genauer umreitet. Ein böses Omen, Gentlemen. Schlafen Sie wohl. Aber bevor wir zu unserer wohlverdienten Nachtruhe kamen, hatten wir noch einmal eine unheimliche Begegnung. Auf der Suche nach unseren Zimmern wanderten wir über einen dunklen, verwinkelten Flur, als wir auf einmal knarrende Schritte hörten, die uns entgegenkamen. Und an der Wand sahen wir im flackernden Schein unserer Kerzen einen gespenstischen Schattenriss. Ein Kopf. Ein Kopf mit einem Helm. Der schwarze Ritter. Er ist überall, hat die Wirtin gesagt. Und was gaben Sie ihr darauf so trefflich zu antworten, mein lieber Hedge? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Was für das schlichte Kind des Volkes gilt, hat doch wohl in weit höherem Maße für den weltgewandten Reporter zu gelten. Also, mein lieber Hedge, machen Sie sich nicht lächerlich. Bei der von Ihnen als Helm diagnostizierten Kopfbedeckung handelt es sich um nichts Gefährlicheres als eine gewöhnliche Nachtmütze. Und darunter steckt Mr. Quackenbusch. Ach, du lieber Gott, Professor Van Dusen. Das war wirklich eine Überraschung. Vor nicht ganz einem Vierteljahr hatten wir Osgood P. Quackenbusch den Zweiten in New York getroffen, im Verlauf der höchst merkwürdigen Affäre um das Auge des Zyklopen. Was suchte der amerikanische Multimillionär und weltbekannte Sammler ausgefallener Kuriositäten in der englischen Kleinstadt Glastonbury? Und warum war er so verlegen? Ich bin nur auf der Durchreise, Professor. Ich wollte mich ein bisschen in Altengland umsehen, was für die Bildung tun. Demnach dürfte, wie ich vermute, die in Bälde ihre Pforten öffnende König-Arthus-Ausstellung Sie in diese abgelegenen Gefilde verschlagen haben, Mr. Quackenbusch. Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Ich bin zufällig hier, Professor. Rein zufällig, ja. Also, es ist schon spät. Vielleicht sieht man sich ja noch mal. Ein neuer Tag brach an. Die Sonne ging auf und der Ritter- und Geisterspuk der vergangenen Nacht lag hinter uns wie ein böser Traum. Das dachte ich jedenfalls. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es jetzt erst richtig losgehen würde. Um 10 hatte Van Dusen eine Verabredung im Heimatmuseum von Glastonbury mit dem Vikar des Ortes, der im Nebenberuf als Museumsleiter fungierte. Hochwürden Percival hatte Besuch, als wir in sein Arbeitszimmer traten. Eine resolute ältere Dame mit Kneifer, Kapotthut und durchdringender Stimme. Elaine Morgan, Mrs. Morgan, verwitwet. Freut mich, Professor. In unserem bescheidenen Museum spielt Mrs. Morgan, wenn ich mich so ausdrücken darf, die klassische Rolle des edlen Mäzenas. Oh. Durch ihre großzügigen finanziellen Zuwendungen ist unsere Artus-Ausstellung überhaupt erst zustande gekommen. Mrs. Morgans Spende ab la Börse verdanken wir nämlich sowohl den neu errichteten Sicherheitsraum als auch die moderne elektrische Alarmanlage, speziell für unser wertvollstes Stück. Ach, spucken Sie nicht so große Töne, Hochwürden. Sie wissen ja, ich habe bei der Sache meine kleinen Hintergedanken. Es wird wirklich Zeit, dass mal ein bisschen frischer Wind durch unser verschlafenes Nest pustet. Touristen braucht Glastonbury. Besucher, die Geld mitbringen und Geld hier lassen, in unseren Gasthäusern, Geschäften. Und von mir aus auch in Ihrem Klingelbeutel Hochwürden. Habe ich nicht recht? Gewiss, Mrs. Morgan. Andererseits wünsche ich mir so manches Mal, Ihre Großzügigkeit käme auch unserer schon recht baufälligen Pfarrkirche zugute. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, Hochwürden, kommt nicht in Frage, das bringt nichts ein. Schon recht häufig, Mrs. Morgan. Na also, lassen wir das Thema. Fangen wir endlich an. Wie Sie wünschen. Hochverehrte Mrs. Morgan, Professor Van Dusen, Mr. Hedge, ich habe Sie zu dieser Stunde in die Räumlichkeiten des Museums gebeten, um Ihnen, der unbestrittenen Spitze der Gesellschaft von Glastonbury, wie auch unseren beiden illustren Ehrengästen aus dem Lande jenseits des großen Wassers, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung Gelegenheit zu geben, in einer speziellen Vorbesichtigung das Prunk- und Prachtstück unserer Ausstellung in Augenschein zu nehmen. In Ruhe unbehelligt vom zu erwartenden Ansturm der Besucher. Wie ich feststellen muss, ist eine der geladenen Persönlichkeiten noch nicht anwesend. Ich meine selbstverständlich Professor Lancelot, den bedeutenden Archäologen, dessen Grabungen in der alten Abtei wir erwähntes Prunkstück bekanntlich verdanken. Während wir auf ihn warten, denn ohne ihn, das versteht sich, können wir keinesfalls beginnen, gestatten Sie mir einige wenige einführende Worte. Wie immer bei solchen Gelegenheiten wurden aus den wenigen Worten dann doch eine ganze Menge. Darum gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, dass ich die weitschweifigen Ausführungen des Herrn Vikars und Museumsleiters kurz zusammenfasse. Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung, die Pièce de Résistance, wie wir Gebildeten uns ausdrücken, war ein Jahrhundertfund, der authentische Siegelring des sagenhaften Königs Artus. Sie wissen ja, der mit den Rittern und der Tafelrunde. Ein schmaler Goldreif, auf seiner ovalen Platte ein Porträt von Artus und eine lateinische Umschrift. Um dieses an sich eher unscheinbare Objekt zu besichtigen, würden Interessierte in Scharen nach Glastonbury strömen. Denn durch den Ring, ich zitiere wörtlich, trat Artus aus dem Dämmerschein der Legende zum ersten Mal ins helle Licht der historischen Wissenschaft. Hochwürden Percival legte sich mächtig ins Zeug. Wir anderen hörten zu, mehr oder weniger andächtig, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und ein alter Knabe in Sturmschritt hereinmarschiert kam. Er trug die verblichene Uniform eines britischen Offiziers, aber ich erkannte ihn trotzdem gleich wieder. Es war der Typ in Hemd und Zuckerhut, der Geisterbeschwörer von gestern Abend. Hört die Stimme des Rufers in der Wüste! Major Merlin, Professor. Ade natürlich, vorzeitig pensioniert. Er ist nämlich ein bisschen, als Sie wissen schon, hier oben verreist. Bildet sich ein, er stammt vom alten Zauberer Merlin ab. Kennen Sie sicher aus der Artus-Sage, nur weil er zufällig Merlin heißt. Hält sich selber für so eine Art Zauberer oder, wie sagt er immer hochwürdig? Druide, Mrs. Morgan. Richtig. Und darum verkleidet er sich manchmal und springt nachts in den Ruinen herum. Sie können mich nicht treffen, die Worte der Toren. Wir sind wie ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Denn fürwahr, ich weiß es im tiefsten Innern meines Seins. Merlin, der weise Merlin, ist mein Ahne. Seine übernatürlichen Kräfte sind auf mich übergegangen. Major, Sie stören. Was wollen Sie überhaupt? Ich bin gekommen, eine letzte Mahnung zu verkünden, meine Stimme zu erheben zu einer letzten Warnung. Wahrlich, ich sage euch, die heilige Reliquie des großen Königs Artus, den profanen Blicken des Pöbels feil zu bieten, ist ein unerhörter Frevel. Lasset ab davon und geht in euch. Jetzt hören Sie mir mal zu, Major. Ich habe allmählich die Nase voll von Ihren Spinnereien. Wir zeigen den Ring vom alten Artus und wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Und wissen Sie warum? Weil es eine gute Sache ist. Gut für Glastonbury, gut für den Fremdenverkehr, gut fürs Geschäft. Geschäft, Geschäft! Ihr verschachert unseren Frieden, unsere Würde, unsere Vergangenheit. König Artus... König Artus ist tot seit 1400 Jahren. Von mir aus kann er in seinem Grab rotieren. Pfui! Pfui, Schande! Warum sagen Sie nichts, Hochwürden Percival? Sie wollen doch auch nicht, dass unser ruhiges Glastonbury zu einem hektischen Touristenbabel wird, einem zweiten Stratford-on-Avon. Helfen Sie mir, wieder diese Geier und Hyänen... Bitte, Major, mäßigen Sie sich... Kein Maß kennt der Gerechte in seinem edlen Zorn. Werfen Sie ihn doch endlich raus, Hochwürden. Hütet euch, wenn ihr nicht auf mich hören wollt, wird König Artus selbst euer schändliches Vorhaben vereiteln. Denn siehe, er ist mir erschienen in höchsteigener Person, schwarz gewappnet auf schwarzem Ross. Der schwarze Ritter? Dummer Aberglaube. Na, da wäre ich mir nicht so sicher, Mrs. Morgan. Ja, es war gestern, zu nächtlicher Stunde, in den Ruinen der alten Abtei. Er sprengte heran. Das war eine elektrische Glocke in einem Glaskasten an der Wand, über dem Schreibtisch, an dem Hochwürden Percival saß und ein dummes Gesicht machte. Wie wir alle. Was ist passiert? Der Ring! Mein Gott, Hochwürden, stellen Sie endlich das Ding ab! Sie haben doch den Hauptschalter am Schreibtisch. Gewiss, Mrs. Morgan. Moment. So. So, und jetzt erklären Sie mir mal bitte, was dieser Radau zu bedeuten hat, Hochwürden. Das Das ist die neue Alarmanlage für den Sonderraum, Mrs. Morgan, die Sie bezahlt haben. Das heißt, jemand muss den Kasten berührt haben. Den Kasten, in dem der Ring ist. Mein Gott! Der Siegelring vom alten Artus? Ja, das ist die Hand des Königs. Ruhe! Wenn ich Sie richtig verstanden habe, und wann hätte Professor von Dusen jemals etwas falsch aufgefasst, befindet sich König Artus Siegelring in einem speziell für ihn ausgebauten und gesicherten Raum? Ja, aber ich weiß nicht, der Alarm... Vielleicht ist er gar nicht mehr da. Dies, Hochwürden, werden wir umgehend festzustellen suchen. Erheben Sie sich. Gehen Sie voran. Weit hatten wir es nicht. Nur durch die Tür und über einen Korridor. Dann wieder eine Tür, vor der zwei verwirrte Polizisten standen und abwechselnd an der Klinke rüttelten. Denn diese Tür, die Tür zum neuen Sicherheitsraum des Museums, war verschlossen. Sicherheitshalber, Professor, wissen Sie, es gibt nur einen einzigen Schlüssel und den habe ich hier in meiner Tasche. Dann holen Sie ihn raus, Mann Gottes, und schließen Sie auf. Ja, natürlich, Mrs. Morgan, bitte. Bitte sehr. Der neue Ausstellungsraum, den Mrs. Morgan dem Museum spendiert hatte, war nicht sehr groß, etwa 12 mal 12 Meter. Er hatte keine Fenster, nur eine Tür, die, durch die wir uns hineindrängten, und war auch sonst kahl und leer, abgesehen von einem Zementsockel genau in der Mitte. Auf dem Sockel stand ein Kasten aus Panzerglas, zusätzlich gesichert durch das Kabel der Alarmanlage. Im Kasten lag ein Kissen aus schwarzem Samt, und auf dem Kissen... Der Ring. König Artus Siegelring. Mhm. Er ist noch da, Gott sei Dank. Also falscher Alarm. Augenblick. Das ist nicht der Ring. Wie? Das ist eine Fälschung. Also, ich fand, dass der Ring genauso aussah, wie er uns beschrieben worden war. Aber der Museumsleiter musste ja wohl wissen, was er sagte. Er schloss ganz verstört den Kasten auf, mit einem kleinen Schlüssel, dem einzigen, wie er sagte, den er auch in der Tasche gehabt hatte. Dabei klingelte es nicht, die Alarmanlage war ja abgeschaltet. Dann nahm der Vikar vorsichtig den Ring vom Kissen und wog ihn in der Hand. Viel zu leicht. Das ist kein Gold. Sind Sie sicher, Hochwürden? Kommen Sie. In meinem Arbeitszimmer befindet sich eine Präzisionswaage. Gleich werden wir es genau wissen. Also wieder zurück durch den Korridor. Während die übrigen schon im Büro des Vikars verschwanden, blieb der Professor an einer offenen Tür stehen, die in einen anderen Ausstellungsraum des Museums führte. Interessant. Auch interessant. Also, das verstehe ich nicht, Professor. Da wird ein ungeheuer wertvolles Stück geklaut, praktisch vor Ihrer Nase, und Sie interessieren sich für irgendeine alte Rüstung. Nicht irgendeine Rüstung, mein lieber Hedge. Es handelt sich vielmehr um eine ganz besondere, um eine schwarze Rüstung. Was soll denn da Besonderes dran? Ach so, schwarz. Mein lieber Hedge, ich darf Sie zu Ihrer überaus schnellen Auffassungsgabe beglückwünschen, welche, dessen bin ich sicher, auch die neben der Rüstung an der Wand lehnende mittelalterliche Turnierlanze nicht entgangen sein durfte. Eine äußerst aufschlussreiche Entdeckung. Oder sind Sie anderer Ansicht, mein lieber Hedge? Natürlich nicht. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, immer weniger durchblickte. Aber wie Sie wissen, meine Damen und Herren, ist das bei mir nicht gerade ungewöhnlich. Naja. Als wir in sein Büro kamen, war Hochwürden Percival damit beschäftigt, den Ring zu wiegen auf einer kleinen Schalenwaage, wie Goldschmiede sie benutzten. Mrs. Morgan und der verrückte Major Merlin sahen ihm über die Schulter. Na, was ist denn nun mit dem Ring, Hochwürden? Echt oder falsch? Falsch, Mrs. Morgan, leider. Ach. Eindeutig falsch. Wie Sie der Skala hier nehmen können, wiegt er nicht mehr als 28 Gramm. Ja und? Was hat denn das Gewicht mit der Echtheit zu tun? Ich meine mit der Falschheit. Sie gestatten, Hochwürden? Bitte sehr. Danke. Mrs. Morgan, meine Herren... Ein Ring dieser Größe dürfte ein Volumen von, grob geschätzt, 2,5 bis 3 Kubikzentimeter aufweisen. Wäre er aus Gold, so betrüge sein Gewicht dem spezifischen Gewicht dieses Metalls von 19,26 beziehungsweise Nachbearbeitung 19,65 entsprechend. Nun, Edge? Kopfrechnen schwach, Professor, wissen Sie doch. 50 Gramm, zumindest. Da nun aber dieser Ring nicht mehr als 28 Gramm wiegt, handelt es sich bei ihm, wie Hochwürden Percival richtig bemerkt hat, um eine Fälschung. Um eine Kopie. Aus Blei, wie zu vermuten steht. Das spezifische Gewicht von Blei liegt bekanntlich zwischen 11,25 und 11,39. Vergoldetes Blei, das denke ich auch, Professor. Eine ausgesprochen sorgfältige Arbeit. Nur ein Experte, und ich bin Experte in aller Bescheidenheit gesagt, kann diese Kopie vom Original unterscheiden. Hier, Professor, sehen Sie, die Konturen von Porträt und auch Umschrift sind weniger scharf umrissen. Ja, die Umschrift. Artorius Dux de Gratia Defensor, Britannie, Victor Saxonum in Monte Badonio. Badonico. Ja. Ja. Artus, der Heerführer, durch Gottes Gnade Verteidiger Britanniens, Sieger über die Sachsen am Berge Badon. Der Beweis, Professor. Der Beweis, dass Artus wirklich existiert hat. Eine Kopie, Hochwürden, kann bedauerlicherweise nicht als Beweis gelten. Und sei sie noch so fachmännisch ausgeführt, von einem Goldschmied, nehme ich an. Bei uns gibt's bloß einen Goldschmied, Meister Pendragon. Aber der ist ja tot. Sehr richtig, Mrs. Morgan. Meister Pendragon wurde vor kurzem ermordet. Und König Artus Siegelring wurde entwendet und durch diese Kopie ersetzt. Eine furchtbare Sache, Professor. Wie konnte das nur geschehen? Im derzeitigen frühen Stadium des Falles, verehrter Herr Vikar, lässt sich diese Frage noch nicht mit endgültiger Sicherheit beantworten. Also, wie wissen wir nicht, was wir wissen ist wann? Meinen Sie? Mein lieber Hedge. Natürlich, der Alarm. Als die Glocke losging, da muss jemand den Kasten im Sicherheitsraum aufgemacht und den Ring ausgetauscht haben. Unmöglich, Mrs. Morgan. Der Kasten war verschlossen. Und nicht aufgebrochen, wovon ich mich durch eigenen Augenschein überzeugen konnte. Die Tür war auch abgeschlossen. Außerdem standen die beiden Polizisten davor. Welche ich, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, meine Herrschaften, nunmehr einer kurzen Befragung zu unterziehen, gedenke. Mein lieber Hedge. Professor. Gehen Sie. Laden Sie besagte uniformierte Türsteher vor. Sehr wohl, Euer Gnaden, hätte ich sagen sollen, aber das fiel mir leider erst ein, als ich mit den zwei Plattfüßen zurückkam. Zur Sache hatten Sie wenig beizutragen. Sie hatten brav Wache geschoben, nichts gesehen, nichts gehört, bis auf den Alarm natürlich. Den gesicherten Ausstellungsraum hatte keiner betreten und keiner verlassen. Ein kriminologisches Rätsel, wie so oft, wenn Professor van Dusen in der Nähe ist. Wann haben Sie Ihren Posten bezogen, Wachtmeister? Gestern Abend um 11, Sir, als der Ring in den Kasten gelegt wurde. Wenn ich das erklären dürfte, Professor, seit seiner Entdeckung durch Professor Lancelot befand sich der Siegelring im Safe unserer lokalen Bank. Professor Lancelot und ich haben ihn dort gestern Abend entnommen, um ihn unter dem Schutz der beiden Wachtmeister ins Museum an seinen zukünftigen Platz zu bringen. Sind Sie sicher, Hochwürden, dass es sich bei dem Ring, den Sie gestern im Glaskasten verschlossen, nicht um diese Kopie, sondern um das Original handelte? Völlig sicher, Professor. Und ich bin, wie gesagt, Experte. Falls Sie jedoch meinem Wort allein nicht trauen, fragen Sie Professor Lancelot. Apropos, wo bleibt er denn nur? Um 10 Uhr wollte er hier sein. Jetzt ist es... Einen Stuhl, Percival. Danke. Und einen Whisky. Herr Professor Lancelot, wie sehen Sie denn aus? Und wo kommen Sie jetzt erst her? Geduld. Einen Augenblick Geduld. Erst den Whisky. Als er den edlen schottischen Wiederbelebungstrank intus hatte, erzählte Professor Lancelot uns eine unglaubliche Geschichte. Nachdem er mit dem Vikar den Ring im Kasten deponiert hatte, den echten Ring, wie er uns versicherte, bei seiner Akademikerehre, fand er in seinem Zimmer im Gasthof einen Brief vor, genauer einen Zettel, ohne Unterschrift, mit präzisen Angaben über eine bislang unbekannte archäologische Fundstelle nahe den Ruinen der Abtei. Entbrannt, in wissenschaftlichem Eifer und mit einer Laterne bewaffnet, zog Lancelot noch in der Nacht los. Aber so sehr er auch suchte, er fand nichts. Stattdessen wurde er gefunden, von einem schwarzen Ritter auf schwarzem Pferd, der ihn wortlos über den Haufen ritt. Als der Professor zu sich kam, fand er sich in einer einsamen, verschlossenen Hütte wieder, mitten im Wald. Mit großer Mühe, ein ältlicher Gelehrter ist schließlich kein Herkules, gelang es ihm, ein Brett so weit zu lockern, dass er sein Gefängnis verlassen konnte. Und hier bin ich nun. Bitte noch einen Whisky. Ein höchst kurioses Abenteuer, Herr Kollege. Sind Sie noch im Besitz des erwähnten anonymen Schreibens? Leider nein, Herr Kollege. Dieser schwarze Ritter muss es mir abgenommen haben. Aha, der schwarze Ritter. Überall und allen Teilen der schwarze Ritter. Oh Gott, jetzt fängt er wieder an. Aber seht ihr denn nicht, ihr Blinden und Scheeläugigen? Er ist es selbst, König Artus, der da des Nachts umherreitet, zu strafen die Schänder seiner Ruhestätte. Und Artus hat sich auch seinen Siegelring zurückgeholt. Wer anders als ein Geist vermag unsichtbar durch geschlossene Türen zu wandeln? Seht es ein, ihr Kleingläubigen, und geht in euch. Also an sich glaube ich ja nicht an Geister. Aber wenn ich mir die Geschichte so ansehe, oder was meinen Sie, Hochwürden? Ja, was soll ich sagen, Mrs. Morgan? Kein Mensch war im Ausstellungsraum, und dennoch hat die Alarmglocke angeschlagen. Ein Mysterium. Welches sich zweifelsohne auf durchaus natürliche Weise erklären lässt. Die Welt, meine Herrschaften, dreht sich nach einem ehernen Gesetz, das da lautet zwei... 2 + 2 = 4. Immer und überall. So ist es. Danke, mein lieber Hedge. Dieses unveränderliche, ewig gültige Naturgesetz bietet keinerlei Raum für obskuren Hokuspokus, für Gespenster, Geister, schwarze Ritter. Was jene nur scheinbar unerklärlichen okkulten Ereignisse betrifft, welche sich heute und in den letzten Tagen in und um Glastonbury abgespielt haben, so mache ich, Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, mich anheischig, binnen kürzester Zeit, noch ehe die zuständige Kriminalabteilung aus Bristol mit ihren Ermittlungen beginnt, Ihnen die einzig mögliche, das heißt die rationale Lösung zu präsentieren. Vorsicht, Professor. Wir nehmen Sie beim Wort. Tun Sie das, Mrs. Morgan. Finden Sie sich heute Abend um, sagen wir, 23 Uhr an der Ruine der Abtei ein. Dort, wo der naive Glaube des Volkes das Grab des Königs Artus vermutet. An diesem Orte, welcher wie kein anderer die geheimnisvolle Atmosphäre des Falles in sich schließt, werden Sie die versprochene Aufklärung erhalten. Diese, meine Aufforderung gilt, das versteht sich auch für Sie, Hochwürden Percival. Ja, selbstverständlich. Kollege Lancelot. Ich komme. Major Merlin. Oh ja, bitte. Ich selbst werde mich beiläufig gesagt bereits eine halbe Stunde früher im Bereich der Abtei einstellen, um den Spuren des sogenannten schwarzen Ritters nachzugehen. Und nun gestatten Sie, meine Herrschaften, dass ich mich zurückziehe. Kommen Sie, Hedge. Ja. Ach, Entschuldigung, Mrs. Morgan. Ja, Professor. Reiten Sie? Ja, hier reiten alle. Ich meine, jeder, der was darstellt in Glastonbury, hat ein Pferd im Stall oder auch mehrere. Warum wollen Sie das wissen, Professor? Since Robin Hood, Maid Marian and Little John are gone, the hobby horse was quite forgot when Kent did not alone. Since Robin Hood, Maid Marian and Little John are gone, the hobby horse was quite forgot when Kent did not alone. He did labor after the table for to dance then into France, for to dance then into France. He took pains to feed, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip it in hope of gains, hope of gains. He did drip, it, drip, it, drip it on the toe, diddle, diddle, diddle, do, diddle, diddle, diddle, do. He did labor after the table for to dance them into France, for to dance them into France. He took pains to feed, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip, to skip it in hope of gains, in hope of gains. He did drip it, drip it, drip it on the toe, diddle, diddle, diddle, do, diddle, diddle, diddle, do. Als wir in den Gasthof zur Tafelrunde zurückkamen, wirkte Van Dusen zufrieden und gelassen. Bis zum Abend, so sagte er, wollte er in aller Ruhe an seiner atomaren Strukturtheorie der Elemente arbeiten. Sie ziehen ein skeptisches Gesicht, mein lieber Hedge. Vermutlich sind Sie der Auffassung, ich solle mich vorrangig mit der seltsamen Affäre um den schwarzen Ritter und König Arthurs Siegelring befassen. Naja, wenn Sie bis heute Abend die Lösung haben wollen, Professor... Die Lösung, mein lieber Hedge, habe ich bereits jetzt. Der Fall ist klar. Sie wissen... Alles, mein lieber Hedge, wie üblich. Ja, warum haben Sie dann nicht gleich im Museum ausgepackt, Professor? Warum wollen Sie warten, bis es Nacht ist? Und dann ausgerechnet in den Ruinen, wo dieser schwarze Ritter umgeht. Schämen Sie sich, Hedge. Wie es scheint, hat der hierorts grassierende Aberglaube auch Sie infiziert. Aberglaube. Ich habe einen triftigen Grund, erst am Abend und in der Abtei auszupacken, wie Sie es in Ihrer journalistischen Art nennen. Zwar weiß ich, wie gesagt, alles. Doch mangelt es mir, ich muss es gestehen, an Beweisen. Zumindest an solchen, wie eine formal argumentierende Justiz sie zu fordern berechtigt ist. Insofern... Hat es nicht geklopft? Ja, ich glaube... Treten Sie ein. Sie wollten dringend mit mir reden? In der Tat, Mr. Quackenbusch. Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen einen guten Rat zu geben. Er betrifft jene geheime geschäftliche Transaktion, welche Sie hier vorzunehmen gedenken. Schließen Sie dieses Geschäft nicht ab, Mr. Quackenbusch. Oder, sofern Sie es bereits abgeschlossen haben, machen Sie es rückgängig. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Professor. Oh doch, Mr. Quackenbusch, das wissen Sie sehr gut. Und Sie werden noch mehr wissen, wenn Sie sich heute Abend an der Ruine der alten Abtei einfinden. 11 Uhr, Mr. Quackenbusch. Ich bitte um pünktliches Erscheinen. Etwas später kriegte ich vom Professor einen Auftrag. Was für einen, sage ich nicht. Noch nicht. Wegen der Spannung, wissen Sie. Die Zeit verging. Eine Turmuhr in der nahen Stadt schlug 11:30, als wir, der Professor und ich, die alte Abtei erreichten. Der Steinkreis, in dem Major Merlin König Arthurs Geist beschworen hatte, war noch da. Aber sonst hatte sich seit gestern Abend einiges verändert. Hier sollte am kommenden Tage die Ausstellung feierlich eröffnet werden, mit den üblichen Reden und mit weniger üblichen Ritterspielen. Dafür waren auf dem Freigelände neben der Abtei Turnierschranken aufgestellt worden und an den Mauern hingen lange bunte Stoffbahnen. Unwirkliches Bild im hellen Licht des Mondes, das auf Professor Van Dusen allerdings gar keinen Eindruck machte. Ungeduldig sah er abwechselnd auf seine Taschenuhr und auf den Weg, der nach Glastonbury führte. Es ist bereits 22 Uhr und 36 Minuten. Höchste Zeit. Auf was warten wir denn, Professor? Nicht auf was, mein lieber Hedge. Auf wen? Auf den schwarzen Ritter. Was? Ich meine, wen? Glauben Sie wirklich, dass der heute Nacht schon wieder herumspukt? Davon bin ich fest überzeugt, mein lieber Hedge. Immerhin habe ich ihn um diese Zeit hierher bestellt. Und ich zweifle nicht daran, dass er meiner Aufforderung folgen wird. Ihm ist nämlich sehr daran gelegen, mich... Und natürlich auch meinen Begleiter und Chronisten zum Schweigen zu bringen. Sie meinen, er will uns umbringen? Was sonst, mein lieber Hedge? Er hat vor, uns zu töten. Ach, da. Wie er auch den Goldschmied Pendragon getötet hat, um sich seines Schweigens zu versichern. Pendragon durfte keinesfalls verraten, in wessen Auftrag er eine Kopie des Siegelringes angefertigt hatte. guten Glaubens und ohne zu ahnen, dass sie zu kriminellen Zwecken missbraucht werden sollte. Und auch Professor Lancelot wurde, wie Sie wissen, vom Schwarzen Ritter zum Schweigen gebracht. Ja, wieso? Der lebt doch noch. Weil in seinem Falle es nicht darauf abgesehen war, ihn zu töten, sondern lediglich ihn während einer gewissen Zeit vom Museum zu Glastonbury fernzuhalten. Ja? Und warum das? Wie es den Anschein hat, mein lieber Hedge, sind Sie noch immer nicht in der Lage, vorliegenden Fall in all seinen Verästelungen zu überschauen. Wenn ich das könnte, Professor, dann wäre ich Professor Van Dusen. Und das würde Ihnen bestimmt nicht gefallen. Gewiss. Um auf den Fall zurückzukommen. Der Schlüssel zu all den rätselhaften Geschehnissen, dies wenigstens dürfte selbst Ihnen inzwischen klar geworden sein, liegt im Diebstahl von König Arthurs Siegelring. Präziser, in Methode und Zeitpunkt des Diebstahls. Nach den voneinander unabhängigen Aussagen von Hochwürden Percival und Professor Lancelot wurde gestern Abend der echte Ring ins Museum gebracht und im Glaskasten deponiert. Danach, siehe die Erklärung der Polizisten, hat niemand den verschlossenen Ausstellungsraum betreten, bis der Vikar ihn in unserer Anwesenheit öffnete. Es gibt weder Falltüren noch einen doppelten Boden. Komm, Professor, der Ring kann also weder vor dem Alarm noch während des Alarms entwendet und ausgetauscht worden sein. Demnach bleibt Professor, nur... Professor, er kommt! Der Schwarze Ritter! So ist es, mein lieber Hedge. Er naht. Mit einer Verspätung von gut 10 Minuten... Wie sagte doch die Wirtin der Tafelrunde, heutzutage sind nicht einmal die Geister mehr verlässlich. Sie haben ausgeführt, was ich Ihnen auftrug, mein lieber Hedge? Ja, doch. Dann wollen wir uns an den bewussten Ort begeben. Gehen Sie voran. Der bewusste Ort war ein Stillleben von Büschen und Mauerresten gleich neben dem Turnierplatz. Hier hatte ich auf Anweisung des Professors am Nachmittag unser vollgetanktes Automobil bereitgestellt. Bereit wofür, so werden Sie fragen, meine Damen und Herren. Und so fragte auch ich, während ich wie wild an der Anlasserkurbel drehte. Bereit für das Turnier, mein lieber Hedge? Turnier? Was für ein Turnier? Das Turnier der Wissenschaft, wieder den Aberglauben. Der Logik, wieder die Legende. Der Vernunft, wieder die Verdummung. Der Humanität, wieder das Verbrechen. Der Motor läuft, Professor. Ausgezeichnet, mein lieber Hedge. Nehmen Sie Ihren Platz hinter dem Steuer ein und geben Sie Gas. Unser Gegner ist bereit. Ja, da hielt er auf der gegenüberliegenden Seite des Turnierplatzes. Der schwarze Ritter in schwarzer Rüstung auf schwarzem Pferd. Als er das Automobil sah, das sich vorsichtig zwischen die aufgestellten Schranken steuerte, schien er zu stutzen. Doch dann legte er die Lanze ein, gab seinem Ross die Sporen und ritt gegen uns an. Geben Sie Gas, Hedge. Mehr. Schneller. Ich trat das Gaspedal durch und legte den höchsten Gang ein. Wir wurden schneller, immer schneller. Und auch der Rappe des schwarzen Ritters ging über im gestreckten Galopp. Immer näher kamen wir uns. Ich zog den Kopf ein und klammerte mich ans Lenkrad. Kühl und hoch erhobenen Hauptes gab Van Dusen vom Beifahrersitz die Kommandos. Gleich würde die Lanzenspitze uns treffen. Aber da... Scheinwerfer an! Als er vom Strahl der Scheinwerfer getroffen wurde, blieb der Rappe jäh stehen, wie vor einer Mauer. Er schäumte, wehrte, stieg mit den Vorderbeinen hoch in die Luft und schüttelte seine Leiter ab. Dann ging er durch, in den Wald, ins Dunkel. Ich bremste. Atmete tief durch... und fuhr rückwärts bis zu der Stelle, wo der schwarze Ritter reglos am Boden lag. Ein Blick und der Professor hatte die Diagnose parat. Er ist tot. Der Sturz hat ihm das Genick gebrochen. Das Turnier ist beendet. Sieht ganz so aus, Professor. Wer steckt denn in dem Blechanzug? Sie wissen es noch immer nicht, mein lieber Hedge. Woher denn? Steigen Sie aus. Schlagen Sie das Visier hoch. Der Vikar? Na, von einem Mann Gottes hätte ich das nicht gedacht. Musik. Eine Viertelstunde nach dem dramatischen Turnier trafen unsere übrigen Gäste ein. Mrs. Morgan, Major Merlin und ein recht gedrückt wirkender Mr. Quackenbusch. Der Professor bestieg die für die Eröffnung errichtete Rednertribüne und trug von dort in bekannter Art seine große kriminologische Enthüllungsarie vor. Der Diebstahl des Ringes, meine Dame, meine Herren, konnte also erst nach dem Alarm ausgeführt worden sein. Vor unser aller Augen nahm Vicar Percival den Siegelring des Königs Artus, den echten notabene, aus seinem Kasten, erklärte ihn, wenn Sie mir das Wortspiel gestatten, fälschlich für eine Fälschung und tauschte ihn, während er uns voran seinem Büro zustrebte, unbemerkt gegen die von Meister Pendragon angefertigte Kopie aus, welche er zu eben diesem Zwecke in der Tasche mit sich führte. Ich verstehe, Herr Kollege. Mir, dem Ausgräber, konnte Percival, wenn Sie auch mir einen verbalen Scherz gestatten, nicht ein X für ein U, will sagen, den echten Ring für einen falschen vormachen. Deshalb musste er mich aus dem Wege schaffen. Bis der Austausch abgeschlossen war. Sie haben es erfasst, Herr Kollege. Ja, aber der Alarm, wie hat er denn das gefingert, unser Percival? Auf ähnliche Weise wie den Diebstahl, Mrs. Morgan. Durch einen ganz simplen Taschenspielertrick. Während aller Augen auf den hektisch agierenden Major gerichtet waren, betätigte der Vikar den Hauptschalter der Alarmanlage, welcher sich bekanntlich an seinem Schreibtisch befand, und setzte so die Glocke in Gang. Ach, eigentlich ganz einfach, wenn man es weiß. Wenn man es weiß, Mrs. Morgan. So ist es, so ist es. Ich fahre fort. Für den Austausch der Ringe wie für die Inbetriebnahme der Alarmanlage kam nur eine einzige Person in Frage, Hochwürden Percival, Vicar und Museumsleiter. Er war der Täter. Und er war auch, wie wir wissen, der Schwarze Ritter. Angetan mit historischen Ausstellungsstücken aus seinem Museum, trieb er sein nächtliches Unwesen, um seine kriminellen Aktivitäten mit einer Aura des Geheimnisvollen, des Rätselhaften, des Okkulten zu umkleiden. Percival hat ohne Frage seine Verbrechen klar durchdacht und von langer Hand vorbereitet. Darauf weisen auch die beiden Einladungen hin, welche er bereits vor geraumer Zeit ausgesprochen hat. Die erste bezog sich auf meinen Landsmann Mr. Quackenbusch, den wohlbekannten Sammler. Ihm hat Percival den echten Siegelring zum Kauf angeboten. Unter der Hand. Und Sie, Mr. Quackenbusch, waren bereit, auf den Handel einzugehen. Nicht wahr? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Die zweite Einladung des Vikars erging an meine Person. Ich, Professor von Dusen, sollte als Zeuge für ein, wie der Täter fest glaubte, unlösbares Verbrechen missbraucht werden. Ein Akt der Hybris, meine Herrschaften, der maßlosen Selbstüberschätzung, welchem die Strafe auf dem Fuße folgte. Jetzt haben Sie uns viel erzählt, Professor, aber über eine wichtige Sache haben Sie noch gar nichts gesagt. Ja, das Motiv. Was trieb Hochwürden Percival zu seinen verabscheuenswerten Untaten? Erstaunlich, dass gerade Sie diese Frage stellen, Major. Immerhin war Percival eine Art Gesinnungsgenosse von Ihnen. Wie Sie verabscheute er Geschäftemacherei und die Hektik des modernen Tourismus. Wie Sie wollte er seine Heimatstadt die gewohnte Geruhsamkeit erhalten. Eine weitere Triebfeder dürfte die Hoffnung gewesen sein, durch den Verkauf des Ringes an Quackenbusch die notwendige Renovierung seiner Kirche finanzieren zu können. Verständliche, ja, durchaus ehrenwerte Motive. Jedoch, darin weiß ich mich mit Ihnen einig, meine Herrschaften, keinesfalls Rechtfertigungen für Mord, Diebstahl und für ein noch verwerflicheres Vergehen. Percival vermaß sich, mich herauszufordern, wieder die in meiner Person verkörperten Gesetze von Vernunft und Wissenschaft in die Schranken zu treten. Und das, meine Herrschaften, brach ihm den Hals. Mitternacht. Geisterstunde. Hören Sie das? Sie Verkörperung von Vernunft und Wissenschaft. Hören Sie es? Alle. Wir hörten und wir sahen. Im Mondschein ritt er am Waldrand entlang. Ein dunkler Reiter auf dunklem Pferd, bis er in dunkler Nacht verschwand. Wer oder was das war, weiß ich nicht. Und auch Van Dusen musste passen. Jedenfalls hatte die Episode weder damals noch später je mit einem Wort erwähnt. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Was haben Sie da gesagt, Hedge? Oh, ich sagte, 2 + 2 = 4, Professor. Immer und überall. Das möchte ich mir auch ausgebeten haben, mein lieber Hedge. Sie hörten das Kriminalhörspiel Professor Van Dusen und der Schwarze Ritter von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor Van Dusen und Klaus Herm als sein Chronist und Begleiter Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Eva Lisser, Sylvia Martin, Moritz Millar, Friedrich Schönfelder, Hermann Ebeling, Manfred Schuster und Rainer Klute. Ton und Schnitt Inge Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Deutschlandfunk Doku. Im Jahr 2007 beschlossen 11 Staaten der Afrikanischen Union ein geradezu utopisches Megaprojekt. Eine große grüne Mauer aus Bäumen quer durch den Kontinent, um die Verwüstung zu stoppen. Il faut comprendre que le Sénégal perd 300 terrains de football par jour due à la désertification. Der Senegal verliert durch den Vormarsch der Wüste täglich die Fläche von 300 Fußballfeldern an nutzbarem Land. Der Sahel, die halbtrockene Zone südlich der Sahara, hat in den vergangenen Jahren vor allem durch Terrorismus, bewaffnete Konflikte und Militärkus von sich reden gemacht. Boko Haram. Nur 5 Kilometer von hier entfernt entführen sie die Leute. Sie haben da schon viele Menschen gekidnappt, die im Busch nach Feuerholz gesucht haben. Ich bin in 5 Länder gereist. In den Senegal und nach Burkina Faso, in den Tschad, nach Nigeria und nach Äthiopien. Und habe Menschen getroffen, die daran glauben, dass ihr Leben dort trotz aller Krisen eine Zukunft hat. Wir haben kein anderes Land. Wir können das nicht einfach aufgeben und fliehen. Also müssen wir Wege finden, wie wir es wieder fruchtbar machen können. Ich bin Bettina Rühl und das ist meine Feature-Reihe Die grüne Mauer, wie der Sahel gegen die Klimakrise kämpft. In der Deutschlandfunk-App, auf hörspiel-und-feature.de und im Podcast DLF Doku.